Modelfenster auf den Lippen keiner Schweiß. Will ich zu mir, will ich von mir, eine Wand aus schwarzem Eis. Sind die Straßen dieser Stadt hier, deren Name niemand weiß. Bin ich Magier, bin ich Hexer, Bilder wie auf Essig tritt. Geht es rückwärts, geht es weiter, oh dir steht die Zeit am Fleck. Wie durch Panzerglas, ich seh mich durch die Nacht mit dir zocken. Stummes Schreien hinter Gittern und ein Herzschlag aus Beton. Eine Mauer zerbrach. Plötzlich rein und es wurde warm und